Half-Life 2 Online Gamer Girl bleibt hart. Und ballert alles weg, das sich bewegt. Aber jemand schmeißt mit einem Scheißhaus auf das Gamer Girl. Hier geht da drin, war noch was. Das Mädel hat das Scheißhaus in die Fresse bekommen. Und nun ist sie ganz braun. Gamer Girl riecht, stinkt, B. Da muss es sich. Da muss ich kotzen, mich übergeben, die Nase zuhalten, den Gartenschlauch holen. Ach nein, kein Gartenschlauch mehr da. Der wurde mit einem Messer gemessert in ganz viele kleine Stücke. Ups, wer das wohl war? Rufus oder Sascha? Huha, wa, wa, wa, wa. Du stinkst. Die ganze braune Soße fließt über ihren Körper, die Waffen lässt ihr fallen und sie muss vor Ekel erstmal kotzen. Life 2 Online. Zwerver von Roleplayer, schmeiß die Toiletten rum. Fahre mit den Airboats die Gegner um. Oder fahre in einen rennigen 33 andere Airboat-Fahrer. Nur bei Roleplayers gibt es Ranting-Server mit Maps, die so groß sind, dass eine Rennen bis zu 10 Minuten dauern kann. Geil! Das Gamer Girl kommt zurück. Oh, was ist das denn? Oh, oh, wo hat sie denn die Minigun her? Die gibt es doch nur in GTA Online.